Die südkoreanische Zeitung Hangyore vom 27. Dezember brachte einen Artikel mit der Forderung nach einer konsequenten Klärung des Verdachtes auf passive Bestechung vom UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon, der für die Präsidentschaft Südkoreas kandidieren will. Nach einer Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagentur Nam News sprachen sich am 27. Dezember die Oppositionsparteien für die Abschaffung der staatlichen Geschichtslehrbücher aus.